ganzes Leben für ein Negativ. Die Welt hat Schuld und mir egal, alles ist falsch, wird zur Gewohnheit. Die anderen sind schuld und mach's nochmal. Wir sind alle so verschieden, doch alle sind wir schlechter als du. Na los, Gesicht zur Wand und die Augen zu. Man ist immer nur so zufrieden, wie man sich selber sieht. Doch irgendwann kommt dann auch der Punkt, da ist sowieso alles zu spät. Ein Blick, ein Satz, ein Wort zu viel, ein Ticken im Ohr, das ist kein Spiel. Die anderen da drüben, die Welt und ich sind daran schuld, wie du bist. Das genaue Wissen, wo es weh tut, der tritt dorthin und selber schuld. Ein Auge zu, das andere vernebelt und ganz genau, was du tust. Wir sind alle so verschieden, doch alle sind viel schlechter als du. Na los, Gesicht zur Wand und die Augen zu. Man ist immer nur so zufrieden, wie man sich selber sieht. Doch irgendwann kommt dann auch der Punkt, da ist sowieso alles zu spät. Ein Blick, ein Satz, ein Wort zu viel, ein Ticken im Ohr, das ist kein Spiel. Die anderen da drüben, die Welt und ich sind daran schuld, wie du bist. Doch alle sind wir schlechter als du. Na los, Gesicht zur Wand und die Augen zu. Ist.